B. 300. 33. Dativ testen. Tee trinken. Der Tisch und die Tür. Deutsches Theater. Tolle Türkei. Touristen dirigieren. Danach telefonieren.